Kernthesen. Die im Folgenden analysierte Rezeption von Deutschland schafft sich ab durch einen bestimmten Teil der Medien war dadurch gekennzeichnet, dass sie zumeist gar nicht die Ebene der sachlichen Auseinandersetzung erreichte. Um dem Leser die Einordnung zu erleichtern, wiederhole ich zunächst das sachliche Argumentationsgerüst von Deutschland schafft sich ab. Die seit über 40 Jahren stabile Nettoreproduktionsrate von rund 1,3 Kindern pro Frau bedeutet, dass jede Generation um ein Drittel kleiner ist als die vorhergehende. Das deutsche Volk altert nicht nur. Ein Anhalten dieses Trends bedeutet vielmehr, dass es sich aus der Geschichte wegschrumpft. Da die Kinderzahl in Deutschland mit dem sozioökonomischen Status, dem Bildungsgrad und der Intelligenz der Eltern negativ korreliert, sinken das intellektuelle Potenzial in Deutschland und damit auch die potenzielle Bildungsleistung noch schneller als die Zahl der Geburten. Für diese schiefe Geburtenstruktur ist die spezifische Konstruktion des deutschen Sozialstaats einschließlich des Familienlastenausgleichs wesentlich mitverantwortlich. Die demografische Alterung und das Absinken des intellektuellen Potenzials in Deutschland bedrohen langfristig die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und damit die Aufrechterhaltung des Lebensstandards in Deutschland. Einwanderung wäre nur dann eine Hilfe, wenn Bildungsleistung und Qualifikation der Einwanderer durchschnittlich über dem deutschen Durchschnitt lägen. Wegen der spezifischen Struktur der Einwanderung in Deutschland, vorwiegend aus der Türkei, Afrika, Nah- und Mittelost, ist dies aber nicht der Fall. Vielmehr senkt diese Struktur der Einwanderung das durchschnittliche Niveau der Bildungsleistung in Deutschland. Weltweit gibt es zwischen unterschiedlichen Gruppen von Einwanderern signifikante gruppenbezogene Unterschiede, die sich auch in den nachfolgenden Generationen nur langsam abbauen, wenn überhaupt. Generell gilt, Einwanderung aus Fernost erhöht die durchschnittliche Bildungsleistung und das Qualifikationsniveau der aufnehmenden Gesellschaft. Einwanderung aus der Türkei, Afrika, Nah- und Mittelost senkt die durchschnittliche Bildungsleistung und das Qualifikationsniveau der aufnehmenden Gesellschaft. Maßgeblich für Qualifikationsniveau und Bildungsleistung von Einwanderern ist ihre Herkunftskultur. Muslimische Prägung von Kulturen wirkt sich negativ auf das durchschnittliche Qualifikationsniveau und die durchschnittliche Bildungsleistung von Einwanderern und ihren Nachkommen aus. Dies ist umso wichtiger, als der Anteil dieser Gruppen an den Geburten in Deutschland stark anwächst. Die Geburtenraten der Einwanderer aus der Türkei, Afrika, Nah- und Mittelost sinken zwar mit der Zeit, bleiben aber tendenziell höher als jene der aufnehmenden Gesellschaft. Die dadurch bewirkte Dynamik in der ethnischen Zusammensetzung und kulturellen Ausrichtung der Bevölkerung in Deutschland wird weit unterschätzt. Diese Art von Einwanderung hält die Schrumpfung der Bevölkerung in Deutschland nur um den Preis einer tiefgreifenden und unwiderruflichen kulturellen Veränderung auf. Offenbar setzte die skizzierte Argumentationslinie einen Freiheitsgrad des Denkens voraus, den die Kritiker so nicht akzeptieren wollten. Vor 400 Jahren verteidigte die katholische Kirche ihr geozentrisches Weltbild mit den Mitteln der Inquisition und mit der Androhung des Scheiterhaufens, weil sie sich mit Argumenten nicht mehr zu helfen wusste. Das ist heute nicht mehr möglich. Heute bleibt nur noch der moralische Scheiterhaufen in den Medien, indem man die Integrität und den Anstand des Sünders in Frage stellt. Tabuverletzungen. Der Lieblingsphilosoph der Deutschen, Richard David Precht, empörte sich am 26. September 2010 im Spiegel, Zitat: Wieso kann ein hölzerner Finanzfachmann mit seinen Vorurteilen, seinen turmhochgestapelten Statistiken und seinen biologischen Nachschlagewerken eine solche Aufregung verursachen? Weil er ein Tabu gebrochen hat? Weil er der schweigenden Mehrheit eine näselnde Stimme gibt? Weil den Massenmedien langweilig war? Oder doch, weil er ins Schwarze traf, als er ins Braune redete? Zitat Ende. In der Taz sprach Hartmut El Kurdi von Deutschlands beliebtestem Quartalsirren Thilo Sarrazin und seiner rassistischen Zahlenmystik. Hans-Ulrich Jörges vom Stern schäumte noch 3 Monate nach Erscheinen des Buches, Zitat, Thilo Sarrazin hat Widerwärtiges freigesetzt, Zitat Ende, und beklagte, Zitat, eine Welle der unverhohlenen, schamlosen Stigmatisierung und Ausgrenzung muslimischer Migranten. Zitat Ende. Dazu passt die Rezension des Buches im Stern. Zitat, es ist lächerlich, wie ein vorgeblicher Mann des Wortes, denn als solcher versteht sich Sarrazin ja, einen Verlag findet, der solchen Unfug drucken mag. Zitat Ende. In einer Rezension des Düsseldorfer Philosophieprofessors Gerhard Schurz hieß es dagegen, Sarrazins Buch sei, Zitat, ein seriöses Werk. Auf wissenschaftlichem Anspruchsniveau sind zwar gelegentliche vorschnelle Schlussfolgerungen oder unzureichende Absicherungen zu kritisieren, doch kenne ich kaum einen populären Autor, der breiten Wirkung und wissenschaftliche Standards so gut vereint. Sarrazin hat es verdient, ernsthaft diskutiert zu werden. Zitat Ende. Es gehe Sarrazin, Zitat, um die Verteidigung der Errungenschaften der Aufklärung, Zitat Ende, und statt ihn, Zitat, aus ihrer Partei auszuschließen, sollten sich die SPD-Politiker klarmachen, dass er jene Werte verteidigt, aus denen ihr ureigenes politisches Erbe einst hervorging. Zitat Ende. Deutschlands bedeutendster Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler sagte, Sarrazins Problemdiagnose treffe ins Schwarze und sei das Reformplädoyer eines geradezu leidenschaftlichen Sozialdemokraten. Der Bonner Soziologe und Psychologe Erich Wehde schrieb in einer Rezension, Zitat, Sarrazins Zielsetzung der Erhaltung und Verbesserung des Humankapitalbestandes in Deutschland hat nichts mit Rassismus, Biologismus oder auch nur einer Erbtheorie der Intelligenz zu tun. Selbst seine Befürchtung der absehbaren Verschlechterung der Humankapitalausstattung in Deutschland kommt weitgehend ohne erbtheoretische Annahmen aus. Massive Zuwanderung, vor allem aus dem islamischen Kulturkreis, könnte auch mit der politischen Stabilität Deutschlands langfristig unvereinbar sein. Zitat Ende. Man vergleiche die Sprache. In den ersten vier Zitaten treibt kaum gezügelte Wut die sprachliche Polemik. In den nachfolgenden Zitaten loben drei Wissenschaftler, ein Philosoph, ein Sozialhistoriker und ein Soziologe, in ruhigen Worten exakt dasselbe Buch. Offenbar waren bei denen, die das Buch ablehnen, starke Emotionen im Spiel, wie sie üblicherweise durch Tabuverletzungen ausgelöst werden. Gemäßigter war die grundsätzliche Kritik von Gustav Seibt. Er sprach von einem neuen Konservativismus, der in der Bündelung von Demografiedebatten, Migrantendebatten und Sozialstaatsdebatten zum Ausdruck komme. Er schlug die Verbindung zur liberalen Migrantenfurcht. Deren Gesicht sei weiblich und feministisch und trage Namen wie Alice Schwarzer und Netzla Kelleck. Aber auch bekennende Juden tauchten gelegentlich auf. Zitat, die vor einer dritten totalitären Welle nach Kommunismus und Faschismus warnen. Zitat Ende. Während der Neuköllner Bürgermeister Buschkowski, Zitat, durch betont berlinernden Klartext den redlichen kleinen Mann, Zitat Ende, einbinde. In der Summe bekomme so, das ist der Kern von Seibts Kritik, Zitat, die immerwährende Furcht vor Fremden, die im Streit um Asylanten und Neonazis der 90er Jahre noch durch Lichterketten und Aufrufe zum Anstand eingedämmt werden konnte, einen aufgeklärten, zivilisierten Anstrich. Zitat Ende. Seibt warnte demgegenüber, Zitat, mit Furcht vor dem Neuen wurde noch nie etwas erreicht. Zitat Ende. Er benutzte damit ein Argument, das auch die Kernkraftbefürworter der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gern für sich in Anspruch nahmen. Matthias Dusini wunderte sich, Zitat, dass gesellschaftliche Tabus neuerdings nicht von zornigen Künstlern, sondern von biederen Bankern und Botschaftern gebrochen werden. Zitat Ende. Während der etablierte Kunstbetrieb sich an der Aufrichtung von Tabus beteilige. Thea Dorn zitierte Martin Luther, dessen Satz, die Armut in der Stadt ist groß, aber die Faulheit viel größer, würde in heutigen Debatten menschenverachtend genannt werden. Heute gelte, Zitat, Verharmlosungen sind geschützt, Polemik gilt als Volksverhetzung. Ein humanistisch gebildeter Berserker wie Franz Josef Strauß würde es heute allenfalls zum Bezirksbürgermeister von München-Maxvorstadt bringen. Zitat Ende. Heribert Seifert meinte, Thilo Sarrazin habe mit seinem Buch, Zitat, eine jener deutschen Debatten angestoßen, in denen der Zuschauer nur mit Mühe unterscheiden kann, ob es um die Klärung strittiger Sachen geht oder um die Kontrolle der öffentlichen Meinung. Zitat Ende. Hier verletze, Zitat, ein Mitglied der deutschen Funktionselite den Sprachcode, den die politische Klasse ebenso wie die medialen Meinungsführer für die öffentliche Erörterung der Einwanderung und ihrer Folgen für alternativlos erklärt haben. Zitat Ende. Sarrazin, Zitat, öffnet dem Unmut über solche vormundschaftliche Hege und Pflege der öffentlichen Debatte ein Ventil. Zitat Ende. Dadurch werde aber, Zitat, durchaus nicht primär tobsüchtiges Ressentiment freigesetzt, Zitat Ende, vielmehr treffe man bei, Zitat, den Tausenden von Leserbriefen und Leserkommentaren auf engagierte Diskussionsbeiträge oft sehr sachkundiger Bürger. Zitat Ende. Henrik M. Broder zitierte einen Demonstrationsaufruf in Mainz gegen die Sarrazins und den allgemeinen Rassismus und den Hass auf die Armen. Dort hieß es, Zitat, Thilo Sarrazin und andere sprechen keine unbekannten Wahrheiten aus, sie brechen keine Tabus und sind keine Verteidiger der Meinungsfreiheit. Zitat Ende. Nichts von dem, was Sarrazin beschreibe, sei, Zitat, eine Bereicherung für die Diskussion, neu, originell oder ein Tabubruch. Zitat Ende. Broder wunderte sich folgerichtig über die ganze Aufregung. Zitat, wenn Sarrazin und andere keine unbequemen Wahrheiten aussprechen, wenn sie keine Tabus brechen, wenn nichts von dem, was sie sagen, neu, originell oder eine Bereicherung für die Diskussion ist, dann ist doch alles, was Sarrazin und andere von sich geben, kalter Kaffee und nicht wert, dass man sich darüber aufregt. Zitat Ende. Damit brachte er die Paradoxie eines Teils der Debatte wunderbar auf den Punkt. Und nun die Liste der Tabus, die offenbar berührt wurden, obwohl es sie doch angeblich gar nicht gibt. Differenzierung nach Gruppen. In meinem Buch hatte ich in wechselnden Zusammenhängen gruppenbezogene Unterschiede bei der Bildungsleistung, dem wirtschaftlichen Erfolg und dem Grad der Integration angesprochen. Dabei hatte ich, soweit dies statistisch möglich war, nach der ethnischen Herkunft wie nach der religiösen Prägung differenziert. Wo es um das überdurchschnittliche Abschneiden von Gruppen ging, etwa Juden, Chinesen, Vietnamesen, Inder, wurde dies in der Rezeption kaum bzw. im jüdischen Falle gar nicht erwähnt. Wo es um das unterdurchschnittliche Abschneiden von Gruppen ging, war dagegen emotionale Empörung nicht über die Tatsachen, sondern über deren Beschreibung die vorherrschende Reaktion. Natürlich versuchte man auch gleich, die Antisemitismuskarte zu ziehen. Harry Nutt zitierte Heinrich von Treitschkes fatalen Aufsatz aus dem Jahr 1879, Unsere Aussichten, in dem sich dieser kritisch zur Integration der jüdischen Einwanderer aus Osteuropa geäußert hatte. Dieser Aufsatz, Zitat, lese sich wie eine Blaupause für aktuelle populistische Pamphlete. Zitat Ende. Nutt verschwieg nur die Pointe. Die Problematik der jüdischen Einwanderer bestand Ende des 19. Jahrhunderts darin, dass sie so besonders erfolgreich waren. Sie gründeten Banken, füllten die Gymnasien und stürmten akademische Positionen. Es war also das exakte Gegenteil der in meinem Buch angesprochenen Probleme.